Land wohnt ein kleiner Mann, der nie die Wahrheit sagen kann. Er lügt, wenn er den Mund aufmacht, dieweil das ganze Ausland lacht. In England wohnt ein armer Greis, die Reuters zu berichten weiß. Der ist bekannt im ganzen Land, weil er das einmal eins erfand. Oh, du alte Lügenhaut, was sind das für Sachen? Wenn der Tommy dich durchschaut, hast du nichts zu lachen. O Lügenlord, zieh Segel ein, spring über Bord. Da drunten ist ein Plätzchen frei für den ersten Lord von der Seeräuberei. In England wohnt ein schöner Mann, der zieht sich wie ein Mädchen an. Er ist nicht klug, er ist nicht schlau, er ist nur eitel wie ein Pfau. Dieweil er seine Räder schlägt, ein Sturmwind über England fegt. Der Eden hält mit größter Mühe den Steifhut und sein Parapli. O, du Männlein ohne Blut, Kriegsminister Eden, Kraft und echter Mannesmut sind dir nicht beschieden. Besinne dich, du eitler Geck, hier stehst du nicht am richten Fleck. Du wirst in deinem Amt nicht froh, schul um und werde Gigolo. In London wohnt Herr Halifax, man weiß von ihm, er hat nen Knacks. Das kommt davon, wenn man die Welt für dümmer als sich selber hält. Er predigt wohl mit frommen Sinn und denkt dabei an Kriegsgewinn. Mit tränenreichem Heuchlerblick hetzt er die Völker in den Krieg. O, du alte Lügenhaut, was sind das für Sachen? Wenn der Tommy dich durchschaut, hast du nichts zu lachen. Drum, alter Freund, nimm dich in Acht, das Unglück kommt oft über Nacht. Es geht zum Brunnen länger nicht, der Krug als bis entzwei erbricht.